Sechste Lektion. Museum. Das Original. Die Originale. Die Kopie. Die Kopien. Die Werke der antiken Kunst. Произведения античного искусства. Werke der antiken Kunst. Die Kunst der Antike. Искусство древнего мира. Die Kunst der Antike. Die Hellenen. Эллины. Die Hellenen. Hellenisch. Эллинский. Hellenisch. Römische Skulptur. Римская скульптура. Römische Skulptur. Die byzantinische Malerei. Византийская живопись. Byzantinische Malerei. Die Kunst von Byzanz. Искусство Византии. Die Kunst von Byzanz. Die Kunst der Alten Russ. Искусство Древней Руси. Die Kunst der Alten Russ. Die orientalische Kunst. Восточное искусство. Orientalische Kunst. Die angewandte Kunst. Прикладное искусство. Angewandte Kunst. Die Kunst der Renaissance. Искусство Возрождения. Die Kunst der Renaissance. Flämische Meister. Фламандские художники. Flämische Meister. Die Kunst des 20. Jahrhunderts. Die Kunst des 20. Jahrhunderts. Die Holzskulptur. Деревянная скульптура. Holzskulptur. Die Kleinplastik. Мелкая скульптура. Kleinplastik. Der Ausstellungsgegenstand. Exponat. Ausstellungsgegenstand. Nicht berühren. Nicht trogit. Nicht berühren. Bitte einmal Erwachsener, einmal Kind. Пожалуйста, один взрослый, один детский билет. Bitte einmal Erwachsener, einmal Kind. Bilder. Das Genrebild. Жанровая картина. Genrebild. Das Stillleben. Natürmord. Stillleben. Die Landschaft. Paysage. Landschaft. Die Komposition. Die Kompositionen. Das Bildnis. Die Bildnisse. Das Porträt. Die Porträts. Das Selbstbildnis. Die Selbstbildnisse. Das Selbstporträt. Die Selbstporträts. Das Frühwerk. Раннее произведение. Frühwerk. Das Spätwerk. Die Spätwerke. Die Sixtinische Madonna von Raphael. Der verlorene Sohn von Rembrandt. Theater. Das Drama. Die Dramen. Die Komödie. Die Komödien. Die Tragödie. Die Tragödien. Die Bühne. Szene. Die Bühne. Die Bretter. Подмостки сцены. Die Bretter. Das Stück. Pjese. Stück. Die Stücke. Der Vorhang. Занавес. Vorhang. Die Zuschauer. Зрители. Zuschauer. Der Zuschauerraum. Зрительный зал. Zuschauerraum. Zwei Plätze im Parkett. Zwei Parkettplätze. Der Rang. Ярус. Rang. Die Galerie. Galerka. Galerie. Die Freiplätze. între marche. Freiplätze. Die Marke. Numeroc. Marke. Die Garderobe. Das Foyer. Die Loge. Das Haus ist ausverkauft. Все билеты проданы. Das Haus ist ausverkauft. Das Publikum. Die Theaterkritiker. Die Aufführung war ein Erfolg und hatte gute Kritik. Постановка имела успех и хорошие отзывы в печати. Die Aufführung war ein Erfolg und hatte gute Kritik. Das ist unter jeder Kritik. Это ниже всякой критики. Unter jeder Kritik. Wie finden Sie das Stück? Как вам нравится пьеса? Wie finden Sie das Stück? Sehr schön. Orchester. Der Dirigent. Die Dirigenten. Der Dirigentenstab. Палочка дирижерская. Dirigentenstab. Dirigieren. Der Interpret. Исполнитель. Interpret. Die Interpreten. Der Komponist. Die Komponisten. Das Klavier. Der Flügel. Rayel. Flügel. Am Klavier. За роялем. Am Klavier. Der Klavierspieler. Der Pianist. Die Geige. Скрипка. Geige. Die Altgeige. Alt. Altgeige. Der Geigenspieler. Der Geiger. Das Cello. Violoncello. Cello. Der Cellospieler. Der Cellist. Die Trompete. Truba. Trompete. Der Trompeter. Die Trommel. Braban. Trommel. Der Trommler. Die Pauke. Litavre. Pauke. Der Pauker. Spielplan. Zauberflöte. Figaros Hochzeit. Der Barbier von Sevilla. Nibelungenring. Fürst Igor. Don Quixote. Schneewittchen. Nussknacker. Dornröschen. Aschenputtel. Romeo und Julia. Spartacus. Filme. Der Spielfilm. Художественный фильм. Spielfilm. Das Lustspiel. Die Komödie. Der Dokumentarfilm. Документальный фильм. Dokumentarfilm. Der Zeichentrickfilm. Мультипликационный фильм. Zeichentrickfilm. Das Drehbuch. Сценарий. Drehbuch. Der Drehbuchautor. Regie. Der Regisseur. Kamera. Der Kameramann. Reinhard Reinstein als Othello. Das war faszinierend. Это было захватывающе. Das war faszinierend. Das war ein Erlebnis. Это было незабываемое впечатление. Das war ein Erlebnis. Die Filmfestspiele. Кинофестиваль. Filmfestspiele. Die Jury. Einen Preis bekommen. Получить премию. Einen Preis bekommen. den ersten Preis bekommen. Получить первую премию. Den ersten Preis bekommen. Bravo!